Abschnitt 4 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Herren und Hunde. Es waren einige Tage verflossen. Karl Nikolaus Falks 22-jährige Frau hatte gerade ihren Kaffee im Bett getrunken, im kolossalen Mahagonibett in der geräumigen Schlafstube. Die Uhr war erst 10. Der Mann war seit 7 Uhr fort und nahm unten am Wasser Flachs auf. Aber nicht, weil sie sich darauf verließ, dass er nicht so bald nach Hause kommen würde, hatte sich die junge Frau die Freiheit genommen, so lange liegen zu bleiben, trotzdem es gegen die Sitte des Hauses war. Sie war nur 2 Jahre verheiratet gewesen, hatte aber Zeit genug gehabt, in dem alten, konservativen Bürgerhause, wo alles alt war, sogar die Dienstboten, durchgreifende Reformen durchzuführen. Und die Macht dazu hatte sie erhalten, als ihr Mann ihr seine Liebe erklärt und sie ihm gnädig ihr Jawort gegeben. Will sagen, in Gnaden sich aus einem verhassten Elternhause hatte befreien lassen, wo sie um 6 aufstehen musste, um den ganzen Tag über zu arbeiten. Ihre Verlobungszeit hatte sie gut benutzt. Da hatte sie nämlich alle Garantien gesammelt, um für sich persönlich, ohne Einmischung ihres Mannes, ein freies und unabhängiges Leben führen zu können. Diese Garantien bestanden allerdings bloß in Versprechungen, die ein liebeskranker Mann gab, aber sie, die bei voller Besinnung geblieben, nahm sie und schrieb sie sich ins Gedächtnis. Der Mann dagegen zeigte nach 2-jähriger kinderloser Ehe eine Neigung, alle diese Verpflichtungen, dass die Frau so lange schlafen dürfe, wie sie wolle, Kaffee im Bett trinken dürfe und anderes mehr, zu vergessen. Er war sogar so wenig feinfühlend gewesen, sie daran zu erinnern, dass er sie aus dem Schlamm gezogen, dass er sie aus einer Hölle befreit und dass er sich selber dabei aufgeopfert habe. Er war nämlich eine Mésalliance eingegangen. Ihr Vater war Flaggschiffer bei der Flotte. Antworten auf diese und ähnliche Vorwürfe suchte sie, wie sie dalag. Und weil ihr guter Verstand während ihrer langen Bekanntschaft niemals durch einen Rausch des Gefühls benebelt wurde, hatte sie ihn vollständig in Gebrauch. Und sie wusste ihn zu gebrauchen. Mit ungemischter Freude hörte sie darum die Symptome von der Rückkehr ihres Mannes. Die Türen zum Esssaal wurden ins Schloss geworfen und gleichzeitig war ein gewaltiges Brüllen zu hören, auf das die Frau ihren Kopf unter die Decke steckte, um ihr Lachen zu verbergen. Schritte waren auf dem Teppich des Nebenzimmers zu hören und in der Tür zur Schlafstube erschien der zornige Mann, den Hut auf dem Kopfe. Seine Frau drehte ihm den Rücken zu und lockte mit ihrer süßesten Stimme. »Bist du's, mein Tölpelchen? Tritt näher, tritt näher!« Das Tölpelchen, das war ein Kosename, und die Herrschaften hatten noch originellere, zeigte keine Lust zu kommen, sondern blieb in der Tür stehen und schrie, »Warum ist der Frühstückstisch nicht gedeckt? Was?« Fragt die Mädchen, »ich habe den Tisch nicht zu decken, aber man nimmt doch den Hut ab, wenn man ins Zimmer kommt, mein Herr.« »Was hast du denn mit meiner Mütze gemacht?« »Die habe ich verbrannt. Die war so fettig, dass du dich was schämen solltest.« »Hast du sie verbrannt? Na, darüber wollen wir nachher sprechen. Warum liegst du bis in den Vormittag hinein im Bette, statt nach den Mädchen zu sehen?« »Weil's mir Spaß macht.« »Glaubst du, ich habe mich mit einer Frau verheiratet, die nicht nach dem Haushalt sehen will? Was?« »Ja, das hast du. Und warum glaubst du, habe ich dich geheiratet?« »Das habe ich dir 1000-mal gesagt, damit ich nicht arbeiten brauchte. Und das hast du mir versprochen.« »Hast du mir das nicht versprochen? Kannst du auf Ehre und Gewissen antworten, dass du mir das nicht versprochen hast?« »Siehst du nun, was für ein Mann du bist, genau wie alle anderen.« »Ja, das war damals.« »Damals? Wann war das? Ist nicht ein Versprechen immer bindend? Muss es vielleicht eine bestimmte Jahreszeit sein, in der es gegeben werden soll?« Der Mann kannte diese unumstößliche Logik zu gut, und die gute Laune seiner Frau hatte dieselbe Wirkung wie sonst ihre Tränen. Er ergab sich. »Ich bekomme heute Abend Besuch«, erklärte er. »So, bekommst du? Herrenbesuch?« »Natürlich, Weiber kann ich nicht ausstehen.« »Na, dann hast du wohl Einkäufe gemacht?« »Nein, das sollst du tun.« »Ich? Nein, ich habe kein Geld für Besuch. Mein Haushaltungsgeld werde ich sicher nicht für extra Bewirtungen verbrauchen. Nein, davon kaufst du dir Toilette und andere unnütze Sachen. Nennst du das unnütze Sachen, die ich für dich erarbeite? Ist ein Rauchkäppchen vielleicht unnütz? Sind Pantoffeln vielleicht unnütz? Sag, antworte mir aufrichtig. Sie verstand ihre Fragen immer so zu formulieren, dass die Antwort für den Antwortenden vernichtend ausfallen musste. Es war ihres Mannes eigene Schule, in die sie gegangen war. Der musste also, wollte er nicht vernichtet werden, unaufhörlich zu neuen Stoffen greifen. »Ich habe wirklich eine Veranlassung«, sagte er mit einer gewissen Bewegung, »heute Abend Gäste bei mir zu sehen. Mein alter Freund Fritz Lewin von der Post ist nach 19-jähriger Dienstzeit Ordinarius geworden. Es stand gestern Abend in der Postzeitung. Da es dir aber unangenehm zu sein scheint, und da du weißt, dass ich dir immer den Willen tue, so lasse ich die Sache fallen und werde nur Lewin und Magister Nyström unten im Kontor bewirten.« »So, der Bummler Lewin ist jetzt Ordinarius geworden. Das ist doch gut. Dann bekommst du vielleicht all das Geld wieder, das er dir schuldig ist.« »Ja, ja, das denke ich.« »Aber sag mir doch, wie kannst du nur mit einem solchen Bummler verkehren? Und dann der Magister, das sind ja richtige Lumpen, die kaum Kleider auf dem Leibe besitzen. Hör mal, Alte, ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten. Lass mich auch meine besorgen.« »Wenn du unten Besuch hast, so weiß ich nicht, was mich hindert, hier oben Besuch zu haben.« »Nein, gewiss nicht.« »Na, dann komm, Tölpelchen, und gib mir etwas Geld.« Das Tölpelchen, das in jeder Hinsicht mit dem Resultat zufrieden war, kam dem Befehl mit Vergnügen nach. »Wie viel willst du haben? Ich habe heute sehr wenig Geld.« »Oh, ich bin mit 50 zufrieden.« »Bist du verrückt?« »Verrückt? Bitte gib mir, was ich verlange.« »Ich brauche nicht zu hungern, wenn er in die Kneipe geht und schlemmt.« Der Friede war geschlossen und die Parteien trennten sich mit beiderseitiger Zufriedenheit. Er brauchte zu Hause kein schlechtes Frühstück zu essen, er musste außer dem Hause essen. Er brauchte kein dürftiges Souper zu essen und brauchte sich nicht vor Damen zu genieren. Zu genieren, denn er war zu lange Junggeselle gewesen. Er brauchte auch kein böses Gewissen zu haben, denn das konnte er nur haben, wenn seine Frau allein blieb. Und sie wollte ja selbst Besuch einladen und ihn geradezu los sein. Das war 50 Kronen wert. Als der Mann gegangen war, klingelte Frau Falk dem Stubenmädchen, deretwegen sie heute so lange liegen geblieben war. Denn die hatte erklärt, man sei früher hier im Hause um 7 Uhr aufgestanden. Darauf befahl sie Papier und Tinte und schrieb folgendes Billett an Frau Revisor Hohmann, die gegenüber wohnte. »Liebe Eveline, komm heute Abend auf eine Tasse Tee zu mir, dann können wir über die Statuten des Vereins für Frauenrecht sprechen. Vielleicht könnte ein Passar oder eine Liebhaberaufführung von Nutzen sein. Ich sehne mich beinahe danach, den Verein zustande zu bringen. Er ist ein dringendes Bedürfnis, wie du so oft sagst, und ich fühle es sehr tief, wenn ich darüber nachdenke. Glaubst du, dass ihre Gnaden mir gleichzeitig die Ehre erweisen würden? Ich muss ihr vielleicht erst meinen Besuch machen. Komm und hol mich um 12 Uhr ab. Wir gehen dann in die Konditorei und trinken Schokolade. Mein Mann ist fort. Dein Eugenie.« Nachsatz: Mein Mann ist fort. Daraufhin stand sie auf und kleidete sich an, um bis 12 fertig zu werden. Es war Abend geworden. Die östliche Langgasse lag bereits in Dämmerung, als die Uhr in der deutschen Kirche 7 schlug. Nur ein schwacher Lichtstreifen von Ferkens Gästchen brach noch in Falks Flachsladen ein, als sie in Andersen schloss. Im Kontor waren die Läden bereits vorgeschoben und das Gas angesteckt. Es war ausgekehrt und aufgeräumt. An der Tür paradierten zwei Flaschenkörbe, aus denen Hälse mit rotem und gelbem Lack und Staniol und sogar mit hellrotem Seidenpapier herausragten. Mitten im Zimmer stand ein Tisch mit weißer Decke, auf dem thronte eine ostindische Bowle und ein schwerer, vielarmiger Leuchter aus Silber. Auf und ab wanderte Karl Nikolaus Falk. Er hatte einen schwarzen Gehrock angezogen und sah respektabel, aber auch heiter aus. Er hatte ein Recht, einen gemütlichen Abend zu verlangen. Er bezahlte ihn selbst und hatte ihn selbst arrangiert. Er war bei sich zu Hause, ohne sich vor Damen genieren zu brauchen. Und seine Gäste waren von der Natur, dass er ein Recht hatte, nicht allein Aufmerksamkeit und Höflichkeit zu verlangen, sondern auch noch etwas mehr. Es waren allerdings nur zwei, aber er liebte auch nicht viele Leute. Dies waren seine Freunde, verlässlich, ergeben wie Hunde, unterwürfig, angenehm, immer voll Schmeichelei und nie auf Widerspruch erpicht. Er hätte sich für sein Geld wohl besseren Umgang verschaffen können, und den hatte er auch zweimal im Jahr, nämlich die alten Freunde seines Vaters. Aber er war aufrichtig gesprochen zu sehr Despot, um mit ihnen zu gedeihen. Die Uhr war 7:03. Noch hatten sich die Gäste nicht eingefunden. Falk fing an, ungeduldig zu werden. Er war gewohnt, wenn er seine Leute bestellte, dass sie auf die Minute zur Stelle waren. Der Gedanke an das ungewöhnlich blendende Arrangement und dessen lähmenden Eindruck hielt seine Ungeduld noch 1 Minute zurück, nach deren Ablauf Fritz Lewin, der Postbeamte, eintrat. »Guten Abend, mein lieber Bruder!« »Nein!« Er hielt im Ausziehen des Überrocks inne und heuchelte eine Überraschung über die großartigen Zubereitungen, als wolle er vor lauter Verwunderung rücklings hinschlagen. »Der 7-armige Leuchter und das Tabernakel! Mein Gott!« brach er aus, als er die Flaschenkörbe sah. Der unter dem Ausbruch dieser gut einstudierten Späße den Überrock auszog, war ein Mann mittleren Alters, von dem vor 20 Jahren modernen Typus des königlichen Beamten, Schnur und Backenbart zusammenhängend, das Haar mit schiefen Scheitel und Coudevin. Er war bleich wie eine Leiche, dünn wie ein Sterbekleid, war elegant gekleidet, sah aber aus, als ob er an allen Gliedern friere und heimlichen Verkehr mit der Armut habe. Falk bewillkommnete ihn in einer rohen und überlegenen Art, die teils bedeutete, dass er Schmeichelei verachte, besonders von dieser Seite, teils, dass der Eintretende das Vertrauen genoss, sein Freund zu sein. Für eine passende Gratulation zur Ernennung hielt er's, wenn er diese in Verbindung mit seines Vaters Bestallung zum Kapitän der Bürgerschaft brachte. »Na, das ist wohl ein schönes Gefühl, seine königliche Vollmacht in der Tasche zu haben.« »Was? Mein Vater hatte auch eine königliche Vollmacht.« »Verzeih, lieber Bruder, ich bin nur konstituiert.« »Konstituiert oder königliche Vollmacht ist genau dasselbe. Willst du mich das lehren? Mein Vater hatte auch königliche Vollmacht.« »Ich versichere dich.« »Versichern? Was meinst du mit versichern? Glaubst du, ich stehe hier und lüge?« »Sag, meinst du wirklich, ich lüge?« »Nein, keineswegs. Du musst nicht gleich so heftig werden.« »Du anerkennst also, dass ich nicht lüge. Also hast du doch königliche Vollmacht.« »Was stehst du denn da und schwatzest? Unsinn, mein Vater!« Der blasse Mann, der schon bei seinem Eintritt ins Kontor einen Zug Furien hinter sich zu haben schien, denn er schlotterte an allen Gliedern, stürzte jetzt auf seinen Wohltäter los, fest entschlossen, kurzen Prozess zu machen, ehe der Schmaus begann, damit man dann Ruhe hatte. »Hilf mir«, stöhnte er wie ein Ertrinkender, indem er einen Revers aus der Brusttasche zog. Falk setzte sich ins Sofa, rief Andersson, befahl ihm, die Flaschen aufzuziehen und fing an, die Bowle zu bereiten. Darauf antwortete er dem Blassen. »Hilfe? Habe ich dir nicht geholfen? Hast du nicht wiederholt von mir geliehen, ohne zurückzuzahlen? Was? Habe ich dir nicht geholfen? Was meinst du? Mein lieber Bruder, ich weiß wohl, dass du immer nett gegen mich gewesen bist. Und jetzt bist du Ordinarius, nicht wahr? Und da sollte alles gut werden. Da sollten alle Schulden bezahlt werden. Und dann sollte ein neues Leben beginnen. Das habe ich 18 Jahre lang gehört. Wie viel Gehalt bekommst du jetzt? 1200 Kronen gegen 800, die ich vorher hatte. Aber nun höre, die Vollmacht kostet 125. Die Pensionskasse nimmt 50, Summe 175. Wo soll ich die hernehmen? Nun kommt aber das Schlimmste, meine Gläubiger haben den halben Gehalt mit Beschlag belegt. Also habe ich jetzt nur 600 Kronen zum Leben, während ich früher 8 hatte. Und darauf habe ich 19 Jahre gewartet. Es ist eine Lust, Ordinarius zu werden. Ja, aber warum hast du Schulden gemacht? Man soll nicht Schulden machen. Niemals Schulden machen. Wenn man jahrelang eine Gratifikation von nur 100 Reichstalern hat, dann hat man dort nichts zu suchen. Doch, das sind Dinge, die mich nichts angehen. Nichts angehen. Willst du nicht noch ein einziges Mal unterschreiben? Du kennst meine Grundsätze. Ich unterschreibe niemals. Lass es nun genug sein. Lewin schien derartige abschlägige Antworten gewohnt zu sein und er beruhigte sich. In diesem Augenblick kam auch Magister Nyström und unterbrach das Gespräch zu beider Freude. Es war ein trockener Mensch von geheimnisvollem Aussehen und Alter. Seine Beschäftigung war auch geheimnisvoll. Er sollte Lehrer an einer Schule in der Vorstadt des Südens sein. Aber in welcher, danach fragte niemand, und es lag ihm nichts daran, davon zu sprechen. Seine Mission in Falks Gesellschaft war erstens die, Magister tituliert zu werden, wenn andere es hörten. Zweitens, ergeben und höflich zu sein. Drittens, dann und wann zu kommen, um zu leihen. Höchstens aber einen Fünfer, denn es gehörte zu Falks geistigen Bedürfnissen, dass Leute kommen mussten, um von ihm Geld zu leihen. Ganz wenig natürlich. Und viertens, bei festlichen Gelegenheiten Verse zu schreiben. Und das war nicht das Unwichtigste in seiner Mission. Jetzt saß Karl Nikolaus Falk da, er selbst auf dem Ledersofa, denn man sollte nicht vergessen, dass es sein Sofa war. Umgeben von seinem Generalstab oder seinen Hunden, wie man auch sagen konnte. Levin fand alles großartig. Die Bowle, die Gläser, die Kelle, die Zigarren. Die ganze Kiste war vom Kaminkranz geholt. Die Streichhölzer, die Aschenbecher, die Flaschen, die Korke, die Eisendrähte, alles. Der Magister sah zufrieden aus und brauchte nicht zu sprechen, denn das taten die anderen. Er musste nur anwesend sein, um im Bedarfsfalle als Zeuge zu dienen. Falk erhob das erste Glas und trank. Auf wen, das erfuhr niemand. Aber der Magister glaubte, es sei der Held des Tages und zog deshalb sofort die Verse hervor und fing an zu lesen. Fritz Levin, als er Ordinarius wurde. Falk wurde von einem heftigen Husten befallen, der den Vortrag störte und die Wirkung der witzigsten Pointen vernichtete. Nyström aber, der ein kluger Mann war, hatte das vorausgesehen und darum die ebenso schön gedachte wie gesagte Wahrheit eingeflochten. Was wäre wohl mit Fritz Levin geschehen, wenn nicht Karl Nikolaus nach ihm gesehen? Dieser feine Hinweis auf die vielen kleinen Darlehen, die Falk seinem Freunde bewilligt hatte, machte, dass der Husten sich legte und dass man die Schlussstrophe besser auffassen konnte, die ganz unverschämt Levin dediziert wurde. Ein Missgriff, der die Harmonie wiederum zu stören drohte. Falk goss ein Glas hinunter, als leerte er einen bis an den Rand mit Undankbarkeit gefüllten Kelch. »Du bist heute nicht so witzig wie sonst, Nyström«, sagte er. »Nein, an deinem 38. Geburtstag war er viel witziger«, half Levin weiter, der wusste, wohin es führen sollte. Falk durchforschte mit einem Blick die geheimsten Winkel seiner Seele, um nachzusehen, ob sich dort irgendein Lug oder Trug verbarg. Und da er zu stolz war, etwas zu sehen, sah er nichts. Er vollendete also, »Ja, das will ich meinen, das war das Witzigste, das ich je gehört habe. Es war so gut, dass man es hätte drucken lassen können. Du müsstest deine Sachen drucken lassen. Hör mal, Nyström, du kannst es bestimmt auswendig. Kannst du das nicht?« Nyström hat ein so schlechtes Gedächtnis, oder die Wahrheit zu sagen, er fand, sie hätten noch zu wenig getrunken, um der Scham und dem guten Geschmack so grobe Gewalt anzutun. Er bat also um Aufschub. Falk aber, der von der stillen Opposition gereizt wurde und schon zu weit vorgegangen war, um noch umkehren zu können, beharrte auf seinem Wunsche. Er glaube sogar, er habe eine Abschrift der Verse bei sich. Er suchte in seiner Brieftasche, und richtig, da lagen sie. Die Schamhaftigkeit verbot ihm nicht, sie selbst vorzulesen, denn das hatte er oftmals getan, aber es klang besser, wenn's ein anderer tat. Und der arme Hund biss in seine Kette, aber sie hielt. Er war eine feinfühlige Natur, dieser Magister, aber er musste roh sein, um das kostbare Geschenk des Lebens verwalten zu können, und er war ordentlich roh gewesen. Die intimsten Verhältnisse des Lebens waren dargestellt. Alles, was mit der Geburt des 38-Jährigen in Verbindung stand, seine Aufnahme in die Gemeinde, Erziehung und Pflege waren lächerlich gemacht und hätten selbst den Gefeierten anekeln müssen, wenn sich um eine andere Person als seine gehandelt hätte. Jetzt aber war es ausgezeichnet, weil sich's mit ihm beschäftigte. Als der Vortrag zu Ende war, wurde unter Jubel Falks wohlgetrunken. Und zwar in vielen Gläsern, denn man fühlte, dass man zu nüchtern war, um seine wirklichen Gefühle im Zaum halten zu können. Darauf wurde der Tisch abgeräumt und ein großartiges Abendessen mit Austern, Geflügel und anderen guten Dingen aufgetragen. Falk ging umher und broch die Schüsseln, schickte die eine und die andere zurück, sah zu, dass der englische Porter verschlagen war und dass die Weine richtig temperiert waren. Jetzt sollten seine Hunde ihren Dienst tun und ihm ein angenehmes Schauspiel bereiten. Als alles fertig war, zog er seine goldene Uhr und behielt sie in der Hand, während er folgende scherzhafte Frage stellte, an die die Antwortenden so gewöhnt waren. »Wie viel ist die silberne Uhr der Herren?« Diese gaben pflichtschuldigst und unter passendem Lachen die verlangte Antwort. »Ihre Ohren seien beim Uhrmacher.« Das brachte Falk in brillante Laune, die sich in dem durchaus nicht unerwarteten Witz Luft machte. »Die Tiere werden um 8 Uhr gefüttert.« Darauf setzte er sich, goss 3 Schnäpse ein, nahm selbst einen und lud die anderen ein, dasselbe zu tun. »Ich fange an, da ihr es nicht tun wollt. Umstände werden nicht gemacht. Haut rein, Burschen!« Und nun begann die Fütterung. Karl Nikolaus, der nicht besonders hungrig war, hatte Zeit genug, sich am Appetit der anderen zu weiden, und er forderte sie durch Püffe und Schläge und Grobheiten zum Essen auf. Ein grenzenlos wohlwollendes Lächeln breitete sich über sein helles Sonnenscheingesicht, als er ihren Eifer sah, und es war schwer zu sagen, was ihn am meisten freute. Dass sie so gut aßen oder dass sie so hungrig waren. Wie ein Kutscher saß er da und schnalzte sie an und knallte nach ihnen. »Iss nie, Ström, du weißt nicht, wann du wieder was kriegst. Lang zu, Levin, du siehst aus, als könntest du Fleisch auf den Knochen gebrauchen. Grinst du über die Austern? Taugen sie vielleicht für so einen wie du bist nicht. Was? Nimm noch ein Stück, nimm dir doch. Kannst nicht mehr? Was ist das für ein Geschwätz? Siehst du, jetzt nehmen wir einen halben. Trink Bier, Burschen. Du musst mehr Lachs nehmen. Du musst, hol mich der Teufel, noch ein Stück Lachs nehmen. Ist doch, hol mich der Teufel, es kostet dich ja nichts.« Als das Geflügel zerlegt war, füllte Karl Nikolaus mit einer gewissen Feierlichkeit die Rotweingläser, wobei die Gäste, die eine Rede befürchteten, eine Pause machten. Der Wirt erhob sein Glas, beroch es und brachte mit tiefem Ernst folgenden Willkommensgruß aus. »Prost, Schweine!« Nyström beantwortete den Toast damit, dass er sein Glas erhob und trank. Levin aber ließ seins stehen, während er aussah, als schliffe er ein Messer in seiner Tasche. Als das Souper dem Ende nahe war und Levin sich von Speise und Trank gestärkt fühlte, der Wein ihm zu Kopfe gestiegen war, fing er an, ein bedenkliches Gefühl von Unabhängigkeit zu nähren. Und eine starke Freiheitslust erwachte bei ihm. Seine Stimme wurde klangvoller, seine Worte sprach er mit größerer Sicherheit aus, und er bewegte sich unbefangen. »Zigarre her«, befahl er, »eine gute Zigarre, nicht so ein Kraut.« Karl Nikolaus, der das für einen gelungenen Scherz hielt, gehorchte. »Ich sehe deinen Bruder heute Abend nicht«, sagte Levin nachlässig. Es lag etwas Unheilverkündendes und Drohendes in seiner Stimme, und das fühlte Falk, denn er wurde missmutig. »Nein«, antwortete er kurz, »aber unsicher.« Levin wartete eine Weile, ehe er zum nächsten Hieb ausholte. Zu den Beschäftigungen, die ihm am meisten einbrachten, gehörte das Einmischen in fremde Angelegenheiten. Er trug Klatsch von einer Familie zur anderen, säete Einkorn Zwietracht hier und eins dort, um dann die dankbare Rolle des Vermittlers zu spielen. Hierdurch verschaffte er sich einen gefürchteten Einfluss und er konnte, wenn er wollte, die Menschen wie Puppen lenken. Falk empfand ebenfalls diesen unangenehmen Einfluss und wollte sich ihm entziehen, konnte aber nicht, denn Levin verstand es so gut, durch Finden seine Neugier zu reizen, und indem er mehr andeutete, als er in der Tat wusste, entlockte er den Menschen ihre Geheimnisse. So hatte denn Levin jetzt die Peitsche, und er schwur sich, sie seinen Unterdrücker schon fühlen zu lassen. Noch knallte er nur in der Luft, aber Falk wartete auf den Schlag. Er versuchte, das Thema zu wechseln. Er forderte zum Trinken auf und man trank. Levin wurde immer weißer und kälter. Aber der Rausch stieg. Er spielte mit seinem Opfer. »Deine Frau hat heute Abend Besuch«, sagte er gleichgültig. »Wie weißt du das?«, fragte Falk bestürzt. »Ich weiß alles«, antwortete Levin und zeigte die Zähne. Er wusste es beinahe auch. Seine ausgedehnten Geschäftsverbindungen nötigten ihn, so viele öffentliche Lokale zu besuchen wie möglich, und dort bekam er viel zu hören, sowohl was in seiner Gesellschaft wie in fremder gesprochen wurde. Falk wurde wirklich bange. Er wusste nicht warum und er hielt es für gut, die nahende Gefahr abzuwenden. Er wurde höflich und sogar demütig, aber Levin wurde immer kühner. Zuletzt blieb dem Wirt nur übrig, eine Rede zu halten. Wirklich an die Veranlassung des Gelages zu erinnern, mit einem Wort den Helden des Tages anzuerkennen. Er sah keinen anderen Ausweg. Er war allerdings kein Redner, doch es musste jetzt geschehen. Er klopfte an die Bohle, füllte die Gläser und erinnerte sich an eine alte Rede, die sein Vater ihm gehalten, als er sein eigener Herr wurde. Er stand auf und begann sehr langsam. »Meine Herren, ich bin nun 8 Jahre mein eigener Herr gewesen. Ich war damals nicht mehr als 30. Die Veränderung der Lage vom Sitzen zum Stehen rief einen heftigen Blutandrang nach dem Kopf hervor, so dass er sich verwirrt fühlte, wozu auch Levins höhnische Blicke beitrugen. Er wurde so irre, dass die Zahl 30 ihm so ungeheuer groß vorkam, dass er bestürzt war. Sagte ich 30, ich meinte es nicht. Ich konditionierte damals bei meinem Vater viele Jahre. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie viele es genau waren. Ja, es würde zu lange dauern, wollte ich alles, was ich in diesen Jahren durchgemacht habe, aufzählen. Das ist das Schicksal des Menschen. Ihr glaubt vielleicht, ich sei egoistisch. Hört, stöhnte Nyström, der seinen müden Kopf auf den Tisch gelegt hatte. Levin stieß den Rauch gegen den Redner aus, als ob er ihn anspucken wolle. Falk, der jetzt berauscht war, fuhr fort, während seine Blicke ein fernes Ziel suchten, das er nicht fassen konnte. »Der Mensch ist egoistisch, das wissen wir alle. Ja, mein Vater, der mir eine Rede hielt, als ich mein eigener Herr wurde, wie ich eben erwähnte.« Er zog seine goldene Uhr und machte sie von der Kette los. Die beiden Zuhörer sperrten die Augen auf. Wollte er Levin ein Ehrengeschenk geben? »Überreichte mir bei der Gelegenheit diese goldene Uhr, die er von seinem Vater Anno...« Wieder die fürchterlichen Ziffern. Er musste zurück. »Diese goldene Uhr, meine Herren, habe ich bekommen und niemals denke ich ohne Rührung an den Augenblick, als ich sie bekam. Sie glauben vielleicht, dass ich egoistisch bin, meine Herren. Das bin ich nicht. Es ist allerdings nicht schön, über sich selbst zu sprechen, aber bei solch einer Gelegenheit liegt es nahe, einen Blick auf die Vergangenheit zurückzuwerfen. Ich möchte nur einen einzigen kleinen Umstand erzählen.« Er hatte Levin und die Bedeutung des Tages vergessen und glaubte, es sei seine Junggesellenfeier. Jetzt aber schwebte ihm die Szene mit seinem Bruder von heute Morgen vor. Und er dachte an seinen Triumph. Er fühlte deutlich ein Bedürfnis, von diesem Triumph zu sprechen, aber er konnte sich nicht mehr an die Details erinnern. Nur, dass er ihm nachgewiesen hatte, dass er ein Schurke sei. Die ganze Beweiskette war seinem Gedächtnis entfallen. Nur 2 Tatsachen waren geblieben, der Bruder und ein Schurke. Er versuchte, sie zu verknüpfen, aber sie gingen immer wieder auseinander. Sein Gehirn arbeitete und arbeitete, und neue Bilder rollten sich vor ihm auf. Er musste von einem edelmütigen Zuge aus seinem Leben sprechen. Er dachte daran, dass er heute Morgen seiner Frau Geld gegeben, dass sie, solange sie wollte, hatte schlafen und ihren Kaffee im Bett hatte trinken dürfen. Das aber passte jetzt nicht. Er befand sich in einer unangenehmen Lage und erwachte zur Besinnung aus Furcht vor dem Schweigen, das entstanden war, und vor den beiden scharfen Blicken, die ihn unablässig betrachteten. Er fand sich noch immer dastehen, die Uhr in der Hand. Die Uhr? Wo war die hergekommen? Warum saßen die hier im Dunkeln und er stand? Ja, so war's. Er hatte ihnen von der Uhr erzählt und sie warteten auf die Fortsetzung. »Diese Uhr, meine Herren, ist allerdings keine merkwürdige Uhr. Es ist nur französisches Gold.« Die beiden früheren Besitzer von silbernen Uhren machten große Augen. Das war ihnen neu. »Und ich glaube, es sind nur 7 Rubine. Es ist durchaus keine merkwürdige Uhr. Es ist eher eine schlechte Uhr.« Er wurde böse aus einer geheimen Ursache, die sein Gehirn kaum wusste. und er musste etwas haben, an dem er seinen Zorn auslassen konnte. Er klopfte mit der Uhr auf den Tisch und schrie, »Es ist eine verdammt schlechte Uhr«, sage ich. »Hör zu, wenn ich spreche. Glaubst du mir nicht, Fritz?« »Antworte, du siehst so falsch aus, du glaubst nicht, was ich sage.« »Ich sehe dir's an den Augen an. Fritz, du glaubst nicht, was ich sage. Ich bin ein Menschenkenner, du. Und ich kann wohl noch einmal für dich Bürgschaft leisten. Entweder lügst du oder ich lüge. Hör mal, soll ich beweisen, dass du ein Schurke bist?« »Ja?« »Hör, Nyström, wenn ich einen falschen Schein schreibe, bin ich dann ein Schurke?« »Gewiss bist du ein Schurke, zum Teufel noch einmal«, antwortete Nyström augenblicklich. »Ja, mehr.« Er suchte sich vergebens zu erinnern, dass Levin einen falschen Schein oder überhaupt einen Schein geschrieben. Also musste er die Sache fallen lassen. Levin war müde und fürchtete, sein Opfer würde die Besinnung verlieren und sie nicht mehr Kraft genug haben, sich an den beabsichtigten Schlag weiden zu können. Er unterbrach Falk also mit einem Scherz in dessen eigenen Stil. »Prost, alter Schurke!« Darauf ließ er die Karpatsche tanzen. Er holte nämlich eine Zeitungsnummer hervor und fragte Falk in einem kalten, mordenden Ton. »Hast du die Volksfahne gelesen?« Falk stierte auf das Skandalblatt, schwieg aber. Das Unvermeidliche musste kommen. »Es steht ein famoser Artikel über das Kollegium für Ausbezahlung der Beamtengehälter darin.« Falk wurde weiß im Gesicht. »Man sagt, dein Bruder hat's geschrieben.« »Das ist eine Lüge. Mein Bruder ist kein Skandalschreiber. Mein Bruder nicht, du.« »Leider hat er doch dafür bluten müssen. Er soll vom Amt fortgejagt sein.« »Das lügst du.« »Nein, ich habe ihn übrigens heute Mittag mit einem Lump im Zinnknopf gesehen.« »Es ist verdammt schade um den Jungen.« Das war wirklich das Schlimmste, was Karl Nikolaus Falk hätte treffen können. Er war entehrt. Sein Name und seines Vaters Name, alles, was die alten Bürger ausgerichtet hatten, war vergebens getan. Wenn jemand gekommen wäre und erzählt hätte, seine Frau sei gestorben, da wäre noch nicht alles verloren gewesen. Auch ein Geldverlust hätte repariert werden können. Wenn er erzählt hätte, sein Freund Levin oder Nyström sei wegen Fälschung eingesteckt worden, so würde er ganz einfach dessen Bekanntschaft geleugnet haben, denn er zeigt sich niemals auf der Straße mit ihnen. Aber die Verwandtschaft mit seinem Bruder konnte er nicht leugnen. Er war durch seinen Bruder entehrt. Das war eine Tatsache. Levin hatte es ein gewisses Vergnügen gemacht, diese Geschichte vorzubringen. Denn Falk, der seinen Bruder niemals eine Aufmunterung zuteil werden ließ, wenn's dieser hörte, pflegte dagegen mit ihm und seinen Verdiensten vor seinen Freunden zu prahlen. »Mein Bruder, der Assessor, das ist dein Kopf. Er wird's weit bringen, das werdet ihr sehen.« Beständig diese indirekten Vorwürfe hören zu müssen, hatte Levin gereizt. Umso mehr, als Karl Nikolaus einen bestimmten, unüberschreitbaren Unterschied zwischen Sekretären und Assessoren machte, wenn er ihn auch mit Worten nicht präzisieren konnte. Levin hatte, ohne seine Hand erheben zu brauchen, eine glänzende Rache für so billigen Preis genommen, dass er glaubte, nun edelmütig sein und als Tröster auftreten zu können. »Nun, du musst das nicht so furchtbar ernst nehmen. Man kann ja doch ein Mensch sein, wenn man auch Zeitungsschreiber ist. Und was den Skandal betrifft, so ist er nicht so gefährlich. Greift man nicht bestimmte Persönlichkeiten an, so ist's ja kein Skandal. Übrigens ist's ganz famos geschrieben, sehr witzig. Und man liest's in der ganzen Stadt.« Die letzte Trostpille machte Falk wüchsend. »Er hat meinen guten Namen gestohlen. Meinen Namen. Wie soll ich mich morgen auf der Börse sehen lassen? Was werden die Leute sagen?« Mit den Leuten meinte eigentlich seine Frau, die sich über diesen Fall sehr freuen würde, da er die Mésalliance weniger fühlbar machte. Seine Frau sollte seinesgleichen werden. Der Gedanke machte ihn rasend. Unauslöschlicher Menschenhass ergriff ihn. Er wünschte, er wäre des Bastards Vater gewesen, dann hätte er wenigstens seine Hände waschen können, indem er vom väterlichen Vorrecht Gebrauch machte, seinen Fluch aussprach und damit die Sache los war. Von einem brüderlichen Vorrecht aber hatte man noch nie etwas gehört. Vielleicht hatte er zum Teil selbst seine Schande verschuldet. Hatte er nicht der Neigung seines Bruders Gewalt angetan, als dieser einen Beruf wählte? Hatte er diesen Artikel vielleicht durch den Auftritt am Morgen oder durch die pekuniären Schwierigkeiten, in die er ihn gebracht, verursacht? Er? Sollte er die Schuld haben? Nein, er hatte nie eine niedrige Handlung begangen. Er war rein, er genoss Achtung und Ansehen. Er war kein Skandalschreiber, er war nicht weggejagt. Hatte er nicht ein Papier in der Tasche mit der Bescheinigung, dass er der beste Freund mit dem besten Herzen sei? Hatte es der Magister nicht eben vorgelesen? Ja, gewiss, er setzte sich, um zu trinken. Unmäßig zu trinken, nicht um sein Gewissen zu betäuben, das brauchte er nicht, da er kein Unrecht getan, sondern um seinen Zorn zu ersticken. Aber es half nicht, der kochte über und die zunächst saßen, wurden verbrüht. »Trinkt, ihr Elenden, da sitzt dieses Vieh und schläft, das sind mir Freunde, weg ihn auf, Levin!« »Wen schreist du so an?« fragte der beleidigte Levin im mürrischen Ton. »Dich natürlich!« Zwei Blicke wurden über den Tisch gewechselt, die nichts Gutes versprachen. Falk, dessen Laune sich gebessert hatte, als er einen anderen Menschen in Wut sah, nahm eine Kelle voll Bohle und goss sie dem Magister über den Kopf, so dass ihm die Bohle hinter den Hemdkragen ran. »Tu das nicht noch einmal«, sagte Levin bestimmt und drohend. »Wer soll mich hindern?« »Ich, ja gerade ich erlaube eine solche Schändlichkeit nicht, dass du seine Kleider verdirbst.« »Seine Kleider«, lachte Falk, »seine Kleider, ist es nicht mein Rock? Hat er ihn nicht von mir bekommen?« »Jetzt geht's zu weit«, sagte Levin und stand auf, um zu gehen. »So, du gehst jetzt? Du bist satt, du kannst nicht mehr trinken? Du brauchst mich heute Abend nicht mehr? Willst du nicht einen Fünfer geliehen haben? Was?« »Kann ich die Ehre haben, dir etwas Geld zu leihen, oder soll ich lieber unterschreiben?« »Unterschreiben? Du?« Beim Wort »unterschreiben« spitzte Levin die Ohren, wie wenn er ihn in einer solch erregten Gemütsstimmung überrumpeln könnte. Er fühlte sich weich bei dem Gedanken. »Du musst nicht ungerecht sein, mein Bruder«, fing er von neuem an. »Ich bin nicht undankbar und weiß deine Güte wohl zu schätzen. Ich bin arm, so arm, wie du nie gewesen bist und nie werden kannst. Ich habe Demütigungen erlitten, die du dir gar nicht denken kannst. Dich aber habe ich immer als einen Freund betrachtet. Wenn ich das Wort Freund ausspreche, so meine ich's. Du hast heute Abend getrunken und bist verdrießlich, darum bist du unbillig. Ich aber versichere euch, meine Herren, ein besseres Herz als du hast, Karl Nikolaus, gibt es nicht. Und nicht zum ersten Male sage ich das. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit heute. Wenn ich nämlich das Essen, das es hier gegeben hat, und die ausgezeichneten Weine, die hier geflossen sind, auf mich beziehen darf. Ich danke dir, mein Bruder, und trinke auf dein Wohl. Prost, Bruder Karl Nikolaus. Dank, herzlichen Dank. Du hast es nicht umsonst getan. Denk daran.« Diese Worte, die mit einer Vorbewegung, Gemütsbewegung, zitternden Stimme gesprochen wurden, hatten sonderbar genug eine gute Wirkung. Falk fühlte sich gut. Hatte man nicht von Neuem wiederholt, dass er ein gutes Herz habe? Er glaubte es. Der Rausch trat nun ins sentimentale Stadium ein. Man kam einander näher. Man sprach der Reihe nach von seinen guten Eigenschaften, von der Bosheit der Welt, wie warm man fühle und welch guten Willen man habe. Man fasste einander bei der Hand. Falk sprach von seiner Frau, wie gut er gegen sie sei. Er sprach davon, wie geistig arm seine Beschäftigung sei, wie tief er den Mangel an Bildung fühle, wie sein Leben verfehlt sei. Und als er seinen 10. Likör getrunken hatte, vertraute er Levin an. Er habe sich eigentlich dem geistlichen Berufe widmen, ja Missionär werden wollen. Man wurde immer geistiger und geistiger. Levin erzählte von seiner verstorbenen Mutter, von ihrem Tod und Begräbnis, von einer verschmähten Liebe und schließlich von seinen religiösen Ansichten, über die er nicht mit dem ersten Besten spreche. Und jetzt war man mitten in der Religion. Die Uhr wurde eins und zwei, und man fuhr noch immer fort, während Nyström getreulich schlief, den Kopf in den Armen auf dem Tisch. Das Kontor lag in einer Dämmerung von Tabakrauch, der den Schein der Gasflamme verdunkelte. Die 7 Lichter des 7-armigen Leuchters waren niedergebrannt und der Tisch sah betrübend aus. Das eine und das andere Glas hatte den Fuß verloren. Die Zigarrenasche war auf die besudelte Decke gestreut, Streichhölzer lagen auf dem Fußboden umher. Durch die Löcher in den Fensterläden drang jetzt das Tageslicht, brach sich in langen Strahlen durch die Tabakwolke und bildete eine kabbalistische Figur auf dem Tischtuche zwischen den beiden Glaubenshelden, die aufs Eifrigste dabei waren, das Augsburger Bekenntnis umzuredigieren. Sie sprachen jetzt mit zischenden Stimmen. Ihre Gehirne waren stumpf geworden. Die Worte kamen immer trockener heraus. Die Spannung ließ nach, trotz dem fleißigen Einheizen. Man versuchte noch, sich zur Ekstase hinaufzuschrauben, aber die flackerte und flackerte. Der Geist entfloh. Bedeutungslose Worte wurden noch hervorgebracht. Bald aber erlosch der letzte Funke. Die betäubten Gehirne, die wie gepeitschte Kreisel gearbeitet hatten, drehten sich langsamer und fielen schließlich hin. Bloß ein Gedanke war noch klar. Man musste schlafen gehen, sonst würde man sich gegenseitig anekeln. Man wollte einsam sein. Niström wurde geweckt. Levin umarmte Karl Nikolaus und steckte dabei 3 Zigarren in die Tasche. Man war zu hoch gekommen, um so schnell wieder hinunterzusteigen und vom Revers sprechen zu können. Man nahm Abschied. Der Wirt ließ die Gäste heraus und er war allein. Er öffnete die Läden und das Tageslicht fiel herein. Er öffnete das Fenster und ein frischer Luftstrom vom Meer drang durch die engen Gassen, deren eine Häuserreihe von der aufgehenden Sonne beleuchtet wurde. Die Uhr schlug 4. Dieses wunderbare Schlagen, das nur der Arme zu hören pflegt, der auf dem schlaflosen Bett des Kummers oder der Krankheit sich nach dem Morgen sehnt. Selbst die östliche Langgasse, die Straße des Lasters, des Schmutzes, der Schlägereien lag still, einsam, rein da. Falk fühlte sich tief unglücklich. Er war entehrt und er war einsam. Er schloss das Fenster und die Läden und als er sich umdrehte und die Verwüstung sah, fing er an aufzuräumen. Er suchte alle Zigarrenstummel zusammen und warf sie in den Kamin. Er deckte ab, er fegte aus, er staubte ab. Er stellte jedes Ding an seinen Ort. Er wusch sich Gesicht und Hände und kämmte sich. Ein Polizist hätte ihn für einen Mörder gehalten, der damit beschäftigt war, die Spuren seiner Tat zu verwischen. Während all dem aber dachte er klar, bestimmt und geordnet. Und als er das Zimmer und sich selbst in Ordnung gebracht, hatte er seinen Entschluss gefasst, den er wirklich lange vorbereitet und der ans Werk nun gesetzt werden sollte. Er wollte die Schande austilgen, die er in seiner Familie gelitten. Er wollte steigen, er wollte ein bekannter, ein mächtiger Mann werden. Er wollte ein neues Leben beginnen, er hatte einen Namen hochzuhalten und er wollte ihn zu Ehren bringen. Er fühlte, eine große Leidenschaft war erforderlich, um sich nach dem Schlage, den er heute Abend bekommen, aufrechtzuerhalten. Der Ehrgeiz hatte längst bei ihm geschlummert. Man hatte ihn geweckt und jetzt war er da. Er war nun ganz nüchtern geworden, steckte sich eine Zigarre an, trank einen Cognac und stieg in seine Wohnung hinauf, ruhig und leise, um seine Frau nicht zu wecken. Ende von Abschnitt 4.